Aufnahme läuft. Aufnahme läuft, ich habe gerade was weggekippt. Guten Tag. Ist dein Kaffee weggekippt? Anmoderation. Ich habe hier gerade, ich hatte ja was im Becher, das habe ich kurz weggekippt. Folge 10. Ja, Folge 10 ist ja so eine Art Jubiläum, oder? Ja. Ja. Ja, ja, klar. Ich habe letztens meiner Freundin beim Duschen zugeguckt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber die Polizei hat gesagt, ich soll sie nicht meine Freundin nennen. Oha. Ich soll doch mit dem Witz anfangen. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ich fand den so gut, Junge. da gibt es so einen ähnlichen mit dem am Schlüpper riechen. Ja. Wie war denn das noch? Der ist auch so voll schwarzer Humor, wo einer... mein Kumpel ist sauer auf mich. Ich habe auf der Beerdigung seiner Freundin an ihrem Schlüpper gerochen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der kann ich nicht sagen, an der Beerdigung lag oder. Nein, ich sag's nicht. Nein, googeln selber den Witz. Ich sage, ich spreche es nicht aus. Oha, schwarzer Humor. Ja, das ist ganz schlimm. Ich finde schwarzen Humor gar nicht so schlecht. Ja. Können nur einige nicht mit umgehen, ne? Ich weiß nicht. Ja, es gibt so geile Witze wie so, einige Russen sind jetzt Veganer, die heißen jetzt Moskauer. Oh, ist der flach. Der ist flach, der ist richtig übel flach. Oh Gott, Folge 10 ist so schlimm gerade. Aber du hast mich gerade gefragt, das war offline, wie meine Woche war. Ich stehe erstmal kurz an deine Wenigkeit zurück. Wie war deine Woche? Was hast du erlebt? Meine Woche war relativ entspannt und langweilig. Also für die meisten bestimmt langweilig, weil ich hatte keine Termine. Ich konnte wirklich eine ganze Woche lang nichts tun. Und das war cool. Das war echt cool. Also du hast dich entschleunigt. Ich habe nicht mal gestreamt. Also gestern war tatsächlich der erste Tag nach, ich glaube, einer Woche, dass ich mal den Stream angemacht habe. Ich habe wirklich gar nichts gemacht, ne? Also, und das war gut. Ich wollte es gerade sagen, das ist auch mal gut. Einfach mal so bei den kalten Temperaturen. Heute ist es echt richtig kalt, finde ich. Es ist zwar nur 0 Grad, aber es ist so eine Kälte. Bei uns sind es gerade tatsächlich 5 Grad, aber ich war auch noch nicht draußen. Okay, krass. Nee, jetzt ist so richtig kalt. Also, Ja, Fenster zu, Heizung an und dann ab vom Fernseher, zocken. Ja, ich habe gestern auch einen geilen Film geguckt. Das ist immer geil. Kennst du die Leute, die sagen, ich habe einen geilen Film geguckt, dann fällt ihnen der Name des Films nicht ein? Ja, da gehöre ich zu. Ich auch gerade. Einmal was mit 50er Jahre mit so Piloten auf Netflix ist der, glaube ich. Ist der in den Top 10? Ja. Ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber ich weiß genau, welchen Film du meinst. Sehr guter Film. Echt? Ich war überlegen, weil es sind ja zwei dieser Art Filme in den, ich nenne es jetzt mal Kriegsfilme, keine Ahnung. Zwei Stück in den Top 10 und ich mag die eigentlich überhaupt nicht. Also nicht, weil ich irgendwie so ein Oberpazifist bin oder so. Ich mag halt einfach nur keine Kriegsfilme. So, das ist nichts Dramatisches. Deswegen habe ich sie mir nicht angeguckt. Noch nicht. Aber wenn du sagst, guck mal, dann gucke ich. Hey, ganz kurz muss ich noch mal einen Witz hinterher. Wir haben ja hier einen Kindergarten in der Nähe. Ja. Da war vergangene Woche Schrottwichteln. Bin jetzt der Papa vom kleinen Kevin. Oh, du Scheiße. Entschuldigung, ich muss dich nochmal. Weißt du, wenn so das so im Kopf bei mir noch so rumschwirrt, dann kommt das immer wieder Richtung Mund raus. Ich muss das dann irgendwann sagen, sonst triggert mich das so. Gibt es Kopfschmerzen auch? Ja, aber weißt du, welcher Film richtig gut ist? Ist der mit deutsche Verfilmung hier mit dem Ersten Weltkrieg. Der ist jetzt, glaube ich, auch mehrere Auszeichnungen erwartet. Den kannst du bei Netflix ja auch gucken. Hieß denn der? Weißt du, welchen ich meine? Nee, ich kann gerade voll nicht folgen. Ja, warte, ich guck nach. Jetzt erstmal Netflix aufmachen. Im Westen nichts Neues. Warte mal, das kenne ich doch. Ist es. Oh. Also wer den nicht geguckt hat, unbedingt gucken. Unfassbar. Also ich glaube, eine Rettung des deutschen Films. Es ist unfassbar. Okay. Es ist also wirklich einer der besten Produktionen. Man hat immer so ein bisschen, leichter immer so ein bisschen, wenn es eine deutsche Produktion ist, dann sind die Farben sind ja nicht so wie bei amerikanischen Filmen und so. Und der ist von den Schauspielern her, vom Film selber, von den Sets, von den Drehorten, von den Effekten also wirklich, also mein Platz 1 der Filme, die ich in letzter Zeit geguckt habe, und du kannst ihn kostenlos bei Netflix gucken. Okay. Es gibt ja noch wenig deutsche Filme, die mich wirklich abgeholt haben, ne? Also bin ich ganz ehrlich. Nur ganz, ganz wenig. Erzähl mal einen. Ganz klar, jetzt geht's wieder los mit den Titeln. Mit Bully Herbig und so. Ja. Schuh des Manitou, jetzt hab ich's. Der Schuh des Manitou. Schuh des Manitou. Also ist allein schon deswegen einfach Gold wert. Als ich zum ersten Mal die Szene kam, als darf man noch Indianer sagen? Nee, darf man auch nicht mehr, ne? Wie ist es politisch richtig jetzt für die Jungs? Ureinwohner? Ich glaube so. Ne? Wieso darf man denn nicht Indianer sagen? Das ist auch Diskriminierung. Ach so. Aber haben die sich nicht selbst so betitelt damals? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man nennt sie jetzt Native Americans, gebürtige Amerikaner. Nee, wie heißen die denn jetzt? Darf man noch Indianer sagen und zu diskriminieren? Irgendwie gab es da ging es dann auch um diese Winnetou-Filmdebatte. Also es ist wirklich ganz schlimm. Also man darf hier nichts mehr sagen. Also ich sag jetzt einfach Indianer. Ja. Also Ureinwohner Amerikas. Ja, die Ureinwohner Amerikas, genau. Als die dann bei Schuh des Manitou dann da reinkommen in diese, zu den Indianern und die einfach so ganz trocken, Servus, ja. Kapuz, da war bei mir vorbei. Ich glaube, der Film ist doch damals zeitgleich oder so ziemlich zeitgleich mit Independence Day, glaube ich, rausgekommen. Oh, großartiger Film, Independence Day war geil. Ja, aber Schuh des Manitou hat den hier in Deutschland mal abgehängt, ne? Einfach stehen lassen, was die Zahlen anging. Ich denke, what? Was? Aber geil. Aber musste man unbedingt bei Independence Day über 10 Jahre auf den zweiten Teil warten? Wie bei Avatar? Was ist los? Ist der Avatar der neue Teil gut? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also, ich hab ihn noch nicht gesehen. Meine Stieftochter, die würde gerne ins Kino mit mir da und das gucken. Und ich habe mich davor bis. Ich hatte noch keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon Bock auf den Film, aber ich habe keinen Bock auf Kino. So. Ja. Wobei Kino bei uns hier in Göttingen, wir haben hier das Cinemax. Also wir hatten ja früher mal 5 Kinos hier in Göttingen. Gibt's ja jetzt nur das Cinemax. Mhm. Und da haben die jetzt ja alle diese Sessel ausgetauscht. Ne? Also früher, als das anfing, gab's da diese VIP-Sessel. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, genau. Haben wir auch, ja. Genau, diese Breiten. Weil wir haben auch Cinemax, ich glaube, das nimmt sich alles nicht viel. Nee, dann ist, ja genau. Genau. Und dann gab es ja, genau. Die haben, und das ist dann schon deutlich bequemer. Weil du hast ja immer, prinzipiell immer den Kampf um die Armlehne. Ja, das stimmt. Ne? Welcher Arsch hat sich das überhaupt ausgedacht in Kinos, eine Armlehne für 2 Sitze nebeneinander zu machen? Also. Ich habe keine Ahnung, aber deswegen gehe ich gerne in Preetz, das ist nicht weit weg, hier ist ein kleiner Ort hier bei Kiel. Und die haben so ein Kino, ich sag jetzt mal, das ist noch so richtig oldschool, ne? Du sitzt da an einem Tisch mit 2, 3 Sesseln, je nachdem, was du dir da holst, mit Knopf dran und so, da kannst du Bedienung holen und so. Und das ist geil. Das, also ist mega, deswegen fahre ich auch gerne dahin. Ne? Das. Sitzt da an einem, du hast einen Tisch vor dir. Du hast einen Tisch vor dir, du sitzt da ganz normal, so halb rund um einen Tisch. In der Mitte ist eine Lampe, an der Lampe ist ein Knopf, da dachte ich noch, das ist der An- und Ausschalter für die Lampe. Und drückt da drauf, ich denke, diese scheiß Lampe geht nicht aus. Und dann kommt die Bedienung an, sie haben gedrückt, ich denke, oh fuck. Das wirst du dir vorstellen, wie oft das passiert. Aber das ist halt sehr, sehr angenehm. Ne? Dafür ist es halt nicht so ein Hightech-Kino, wie man das von einem Cinemax kennt. IMAX und all sowas. Ich glaube, das ist ein Fremdwort in dem Kino. Aber deswegen gehst du ja eigentlich nicht ins Kino. Also ich nicht, zumindest. Sondern damit ich dann gechillt mit irgendwem einen Film gucken kann. Ist IMAX nicht der Begriff für ein für einen Videostandard? Für einen Biostandard? Nee, Videostandard. Ja, genau, Videostandard. Genau, richtig. Ja. Genau. Genau, also das wirst du da nicht finden, aber das ist mir auch egal. Also ich gehe Kino gehe ich, wenn nur in, muss ich ganz ehrlich sagen, in Filmen rein, wo ich halt harte, also krasse Effekte erwarte. Also, ja. Ne, und dann gehe ich halt tatsächlich auch ins Kino und bin halt immer ins Kino gegangen zu einer Star Trek Preview, die um Mitternacht war. Ich liebe Star Trek. Star Trek ich auch. Ich könnte es auch immer wieder und jedes Mal gucken und es gibt nicht viel, was ich von Star Trek nicht gesehen habe oder beziehungsweise nicht gut finde. Es gibt eine neue Star Trek Serie auf. Ey, man hat ja heutzutage so viel Pay-TV-Dinger, ne? Ja. Also das letzte, was ich geguckt habe, war Picard auf Amazon. Ja, es gibt auf, ist das auf Apple? Ich weiß gerade gar nicht, da gibt es eine, ja, die ist relativ gut, tatsächlich, erste Staffel. Aber wie das so ist, wie bei dir auch, mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber sonst gehe ich tatsächlich Kino wirklich auch nur dann, wenn es so, ja, wenn es sich lohnt, Sound und Bild hin und her, aber jetzt nicht für Für ein Drama gehe ich auch nicht ins Kino. Nein, also, auch für keinen Til Schweiger-Film. Nee, Til Schweiger, nein. Til Schweiger hat meiner Meinung nach einen guten Film, der mir sofort immer ins Gedächtnis kommt, den ich damals, war ich glaube ich viermal im Kino, das war Knockin' on Heaven's Door. Mhm. Der war genial, aber ansonsten sind halt die Schweighöfer und Til Schweiger-Filme sind alle immer irgendwie gleich. Das ist, ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass die schlecht sind, die Filme, das wäre Blödsinn so, aber es ist halt auch nicht meins und du hast recht, irgendwo zieht sich da so ein Til Schweiger-Faden durch, ne? Also, ja, und die sind immer so einfallslos. Wir haben mal auf, ich glaube es war Netflix oder irgendeinen anderen, haben wir so einen Film geguckt, da ging es war eine französische Produktion, da ging es um, dass eine Familie ihr Baby, welches sie erwartet, Adolf nennen wollen. Ja. Und das ist 2 Jahre später jetzt bei uns in der deutschen Produktion der Vornamen nachproduziert worden. Okay. Also genau dasselbe. Okay, wusste ich gar nicht. Ja. Also so tief bin ich in dem Thema, glaube ich, auch nicht drin. Aber ist aber zu empfehlen. Also haben sie gut gemacht, aber ich fand es halt so blöd, dass französische Produktion war genau dasselbe und dann halt deutsch einfach nur nachgedreht. Mhm. Aber kann ich dir empfehlen, der Vorname, da spielt auf Christoph Maria Herbst mit, also hier. Den mag ich. Ja, super. Ja. Der Stromberg, ne? Mhm, genau. Genau, der spielt da mit zum Beispiel, genau. Geile Serie, muss man ganz ehrlich sagen, Pastewka. Oha, ja, das stimmt. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber die ist halt wirklich geil. Also wirklich. Und da fehlt eigentlich im Prinzip für die Pastewka-Fans fehlt ja noch eine einzige Folge. Weil es gibt, sind nur, soweit ich mich erinnere, 99, ne? Und es sollte ja, glaube ich, die 100. werden. Ja. Aber es müsste eigentlich eine noch nachkommen und ich glaube, Pastewka wird irgendwann nochmal, also, ich würde es feiern. Ja, das wird bestimmt. Aber was gibt's denn von der LKW-Front eigentlich Neues? Fast gar nichts, ne? Also, ich habe nichts mitgekriegt. Ja, es ist im Moment relativ still, finde ich auch. Keine Ahnung. Also, du hörst ja nichts, ne? Egal von welcher Marke oder so. Müssen wir uns da auf irgendwas gefasst machen, weil es ist ja eigentlich selten, ne? Sonst hörst du immer irgendwas, ne? Der und der Hersteller macht jetzt das und das und bla bla bla. Und im Moment nichts. Gar nichts. Nee, es gibt glaube ich, irgendwie überhaupt nichts. Weiß denn eigentlich einer, es gab doch, also doch, warte mal, beim der Bußgeldkatalog. Ja. Der ist ja 2023. Da wollte ich dich mal fragen, weißt du denn, wie die Abbiegegeschwindigkeit messen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Und ich glaube, da gibt es auch gar keine Richtlinie. Wir hatten das Thema auch schon breit bei mir im Stream, inklusive 2 Fahrlehrern, die sich aber sehr zurückhaltend geäußert haben. Ja. Und selbst die wissen das nicht. Was ist denn jetzt die Abbiegegeschwindigkeit? So, dann kamen wir auf Schrittgeschwindigkeit. Ich sag, wer definiert die Schrittgeschwindigkeit? Gibt es eine Definition dazu? Und dann sagte einer, und da weiß ich jetzt nicht, ob es einer von den Fahrlehrern war, das tut mir leid, aber da meinte einer, 5 bis 8 km/h wäre dann die Schrittgeschwindigkeit. Ergo gleich die Abbiegegeschwindigkeit, wenn man rechts abbiegt mit einem LKW. Ich sage, okay, aber ich sage, wie will man das denn überprüfen? Und, ja, das ist, ja. Das ist mir halt ein Rätsel. So. Ich glaube, das ist ein Gesetz aus irgendeiner Not entstanden, na, aus irgendeiner, wir wissen ja beide, aus welcher Situation sowas entsteht. Aber ich glaube, das lässt sich sehr, sehr schlecht nachkontrollieren. Ja, also mir geht es ja jetzt eher auch, weswegen ich darauf zu sprechen komme, ist, ich gucke jetzt zeitgleich gerade, weil ich das natürlich nicht im Kopf habe, und zwar mit den Geschwindigkeiten. Und ich weiß jetzt nicht, ich gehe mal außerorts. Ja gut, jetzt bei ab 31 km/h gibt es schon den ersten Monat Fahrverbot. Mhm. Sondern manche sagen, ja gut, 31 zu schnell. Naja, auf der Autobahn geht das ganz schnell. Also ich meine, wenn es so nachts um 4, du fährst durch so eine Baustelle, die du kennst, die einfach fast nur geradeaus geht und die kennst die im Schlaf, die ballerst du mit 90 durch und da ist aber 60 oder auf einmal keine Ahnung was, ruckzuck gehst du nur zu Fuß. Ja, das geht schnell. Und Punkt gibt es schon bei 16 bis 20 km/h drüber. Also ab 16 km/h. Und das geht echt schnell. Ja, das stimmt. Ja, also wir fahren ja alle, sagen wir mal 90 jetzt. Was so das Maximalste, was eigentlich so, ja, mittlerweile, also 85 bis 90 ist ja so, ne, so in dem Bereich bewegt sich ja alles. Da ist 16 km/h drüber und schon ein Punkt. Wie viel darf man haben? 5, ne? Ja, 5. Oder? Ja. Ja, es geht ruckzuck. Ja, oder waren es 8? Nee, es waren 5. 8 Punkte. Ich glaube, 8 Punkte waren es, oder? Ich hätte jetzt 7 reingeworfen. Profis, wir sind durch und durch Profis. Ja, ich habe mich damit noch nie so befasst. Ich habe mich jetzt nur deswegen. Weißt du, warum ich den Bußgeldkatalog jetzt so aufhabe? Weil ich habe sie geblitzt. Scheiße. Im Auto aber. Dich haben sie. Aber mich haben sie auch letzte Woche geblitzt. So ist es nicht. Auch mit dem Auto. Ja, ja, natürlich mit dem Auto. Ich darf ja noch kein LKW fahren. Ja. Ja. Wie schnell? Es war eine 30-Zone, laut Tacho 50. Ich warte noch auf den Zettel, ne? Ja, ich bin, glaube 26 zu schnell oder so gewesen. Ja. Aber ich habe angerufen, habe mich gestellt, weil die konnten mich nicht erkennen. Weil in meinem Audi sitze ich sehr weit unten, also sieht fast nur meine Stirn über den Lenkrad. Ich habe mich gestellt, das hört sich auch geil an. Ja, ich habe angerufen, ich habe hier bei der Gemeinde hab gesagt, hier, ich habe ein Schreiben von euch bekommen, ich möchte mich freiwillig stellen. Da war erstmal so Ruhe. So. Ja, ja. Ich so mal, Blitzerfoto. Ich dachte, jetzt ruft der Mörder an oder so. Ja, deswegen, also war so ruhig. Da habe ich jetzt gemerkt, okay, das ändert jetzt gerade in eine andere Richtung. Die hat den Gag nicht so ganz verstanden. Aber er hat dann herzhaft gelacht, als ich gesagt habe, naja, sie können mich nicht erkennen und sie möchten von mir wissen, ob ich das war, laut Schreiben. Ach so. Also sie sind einer von den Ehrlichen. Ich sage, ja, ich habe doch keine andere Wahl. Dann sagt sie, naja, also manche sitzen das auch aus, bis die Polizei kommt. Ich sage, nee. Ja, das stimmt, ja. Toto und Harry brauche ich ja nicht bei mir zu Hause. Das habe ich aber auch ganz oft gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ich denke, ey, entweder klingeln die oder die lassen das nach. Aber die kommen safe, das ist so. Und dann habe ich aufgehört damit. Ich denke, na komm, denn Masse. Das dann habe ich aufgehört damit. Ja, ja. Immer zu warten, bis die Polizei kommt. Vor allen Dingen die Nachbarn auch, das ist total geil. Da, wo ich früher gewohnt habe, die Nachbarn, die haben dann immer gedacht so, ey, guck mal, schon wieder Polizei, ne? Die geht ja bei dem ein und aus so, ne? Da bist du ja gleich Schwerverbrecher. Total geil. Genau, das ist jemand gewesen, als ich mich von meiner Frau getrennt habe, hatte sie das Auto mitgenommen, was auf meinen Namen lief und ich hatte das Auto, was auf ihren Namen lief. Das hatte damals keine komplett banale Gründe, aber das Auto, was ich mal gefahren habe, lief auf ihren Namen und ich habe das dann halt behalten sozusagen, wir wollten es nicht extra ummelden, weil ja, kostet einfach nur Geld und wird am Ende sowieso nicht zu nichts. Auf jeden Fall hatte sie vergessen, wohl, das war nach der Trennung, ihre Tankrechnung zu bezahlen, ist dann ist weggefahren. Ich sehe so auf dem Sofa so, dass die Polizei bei mir vor der Tür hält, ich sage, was ist denn jetzt los, Alter? Da kriegst du schon ein komisches Gefühl, wenn du mit denen normal nichts zu tun hast. Ja, ja. Und dann stiegen die halt aus und ich wohne ja nun in einem Familienhaus und nicht in einem Mehrfamilienhaus, weil dann könntest du ja noch davon ausgehen, okay, wie viele Parteien wohnen hier, wie hoch ist die Chance, dass sie zu mir wollen? Mhm, genau. Aber als die dann in meinen Eingang rein wollten, war okay, 100%ige Chance, die wollen zu mir. Ich denke, mach die Tür auf, was ist denn jetzt? Ich habe an alles gedacht. Aber echt an alles. Ja, wissen Sie, wo Ihre Frau ist? Ich sage, meine Ex, keine Ahnung. Weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Warum? Ja, die hat, also mit ihrem Kennzeichen und es war wohl eine Frau, die Rechnung nicht bezahlt. Habe ich sie angerufen, als sie da schnell hingefahren hat, die bezahlt. Aber ich habe jetzt mein Herz in die Hose gerutscht, du. Ja, ja, ja. Das, aber das mit dem, das ist mir auch schon passiert, ne, mit dem Tanken. Ich tank und ich tank immer so viel. Bei mir wird der Sprit nicht teurer. Ich tank immer für 30 Euro. Ne? So, und ich weiß, dass. Ah, ja, hast du schon mal erzählt, aber, ja, ja. Ach, habe ich das schon mal erzählt? Echt? Ja, mir privat hast du es erzählt. So. Ja, da habe ich dann auf jeden Fall völlig im Gedanken, ich steige wieder ein, fahr los. Und dann kommt natürlich die Polizei. Und das geht relativ flott eigentlich, bis die da sind. Und da habe ich gesagt, ey, das tut mir leid. Also Spritdiebstahl ist natürlich völliger Bullshit, dann hätte ich vollgetankt. Ja, also das macht keinen Sinn. So. 30 Euro. Ja, ich bin dann sofort zur Tanke, habe das bezahlt und dann war das auch vom Tisch. Aber da denkst du auch, wieso kommt jetzt die Polizei? Was wollen die von mir? Wie Spritdiebstahl? Ja, ja. Ich habe doch nicht geklaut. Sind die bekloppt oder was? Wenn du mit der Polizei dann mal so direkt wieder zu tun hast, so, die sehen ja mittlerweile auch echt aus wie Soldaten. Gerade in Berlin, so die Polizisten sehen aus wie Soldaten, finde ich. Ich finde es also aber cool. Die Uniformen sind schon cool. Voll. Ja. Die sehen nicht mehr so aus wie früher mit ihren scheißgrünen Dingern da. Das, was sollte das? Das ja, außer in Bayern, die haben die doch noch, ne? Ich glaube, da sind die doch mittlerweile auch weg von, oder? Ja, haben die nicht mehr die ockerfarbenen Hosen an? Also Alter, ganz das schlimm. Das ist echt unangenehm gewesen, dass gerade Bayern so lange die alten Uniformen. Es tut mir wirklich leid für jeden einzelnen Polizisten, der in Bayern seinen Dienst getan hat. Aber ja, wenn sie dann halt die coolen anderen aus anderen Bundesländern. Ja, auch so die Westen und so, richtig nice. Also das sieht schon cool aus. Das ja, voll. Frauen in Polizistinnen in Uniform, Junge. Ja, ja, ja, absolut. Das ist Wahnsinn. Immer irgendwie. Sag mal, haben wir von der letzten Folge, habe ich ja nur Positives jetzt gehört. Ja, ich tatsächlich auch. Hast du irgendwelche Kommentare, Fragen, Anregungen gehabt? Ja, ich habe eine Frage bekommen oder wir haben eine Frage bekommen, die eigentlich relativ interessant ist. Und zwar kommt die von Max. Und der fragt, ob es Unternehmen gibt, wenn ich das jetzt richtig auffasse, gibt es Unternehmen, das Wasserstofffahrzeuge an Spediteure vermietet? Jo. Gibt es das? Also ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, das habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob so die bekannten Nutzfahrzeugvermietungsfirmen wie. Sag mal, heute habe ich es aber auch mit Namen, ey, was ist denn los? Ich habe komplette, Mensch, wie heißt denn hier in Osterode ist doch die, ey, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn das heute? Ist Sonntag, ist normal. Ah, nicht Eurocar, wie heißen sie denn die, die auch Auflieger und alles vermieten, die Großen. Mhm. Mhm, dankeschön. Pema, danke. Ja. Pema. Genau. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob die sowas haben. Also, wer bietet denn Wasserstoff-LKWs gerade an? Bietet die überhaupt schon eben? Ja, ja, ja. Also ich kenne nur Gas. Es gibt Wasserstoff-LKWs und es gibt eine Firma, die hat auch 100 Stück bestellt. Er hat mir gleich einen Link geschickt dazu von NDR und all sowas. Aha. Also 100 LKWs hat die Firma jetzt bestellt. GP Joule heißen die. Die haben 100 Stück bestellt auf jeden Fall. Und keine Ahnung, aber mir fällt auch kein Unternehmen ein, das jetzt anbietet, die Dinger zu leasen oder so. Also die meisten Firmen leasen ja diese LKWs. Ja. Oder allgemein LKWs und aber wenn ich jetzt dran denke, ich glaube, wenn mein Chef jetzt zu seinem MAN-Händler des Vertrauens geht, die werden bestimmt keinen Wasserstoff anbieten. Glaube ich nicht. Ich weiß es aber nicht. Müsste er wirklich googeln und halte ich jetzt auch nicht thematisch jetzt für die meisten Hörer, die das interessiert, weil ich glaube, wir müssen bei der E-Mobilität, also Wasserstoff ist klar, wird sich mehr durchsetzen als die E-Mobilität, aber bis da Die Bundesregierung geht ja eh auf E-Mobilität statt auf Wasserstoff. Wahrscheinlich ist das noch nicht so richtig, keine Ahnung, du musst es ja auch irgendwo, also es muss ja auch immer, dass du die Teile irgendwo laden kannst. Ja. Was nützt dir der beste Wasserstoff-LKW, wenn überall E-Säulen sind? Wobei ich mich ja eh frage, wie die das lösen wollen auf den Raststätten, für wenn die E-Mobilität sich bei Nutzfahrzeugen durchgesetzt hat und viel mehr Nutzfahrzeuge, also LKWs mit E-Mobilität durch die Gegend fahren, wo sollen die denn alle laden? Ja, das heißt, also die Infrastruktur, die müsste komplett auf den Rücken gedreht werden. Also in meinen Augen ist das auf die Schnelle nicht möglich. So, das, schwierig. Ich denke auch, dass, also die E-Mobilität ist eh nur eine Übergangslösung. So, das ist ja das, was ich immer sage. Und ich glaube schon, dass es irgendwann und ziemlich zeitnah auf Wasserstoff hinauslaufen wird. Das Problem ist halt immer noch, der Wasserstoff, den Wasserstoff zu produzieren, ist im Moment aktuell energieaufwendiger als das, was wir aus dem Wasserstoff rausziehen können. So, das kann man überall nachlesen. Und Wasserstoff lässt sich sehr einfach herstellen, das weiß ich. Elektrolyse und so weiter, wer in der Schule ein bisschen aufgepasst hat, weiß, wie es funktioniert. Da habe ich gefehlt. Ich war auch nur singen und klatschen, mach dir keinen Kopf. Also, ich war Kreide holen, beide nicht da. Ja, auf jeden Fall. Und da finde ich ja Niebel einer der Vorreiterstädte. Und das weiß ich auch durch einen Freund von mir, der auch Fahrlehrer ist und da oben auch 3 Fahrschulen hat und unter anderem auch 2 Wasserstoffautos hat. Und da war ich ja auch mal vor einiger Zeit und habe da auch so meine YouTube-Videos Gedönse gemacht und so. Und da ist es so, dass die Windkraftanlagen, wenn die nicht gebraucht werden und die werden sehr oft nicht gebraucht, dann werden die abgeschaltet. Und Niebel macht das so, wenn die Windkraft oder einige dieser Windkraftanlagen, die dort stehen, nicht benutzt werden, dann werden die halt, also wenn die keinen Strom ins Netz einspeisen müssen, sagen wir es mal so, wenn sie das nicht müssen, dann werden sie für die Elektrolyse eingesetzt, um Wasserstoff zu produzieren. Und diesen Wasserstoff, den kannst du da direkt auch an den Tankstellen beziehen. Kostenpunkt im Moment das Kilo 10 Euro. Ist natürlich teuer, aber das ist halt grüner Wasserstoff. Ja. Ja, das ist ja geil. Das ist ein Ansatz, ich glaube, den müsste man verfolgen. So, und ich glaube, dass Niebel da auf dem richtigen Weg ist. Ne, und ich weiß jetzt nicht, das ist halt die einzige Stadt, die mir einfällt, die das so regelt. Es gibt bestimmt mehrere, aber das weiß ich halt nicht. Also ich habe jetzt gelesen, dass diese 100 LKWs sind von Nikola, ja? Ja, genau, richtig, richtig, richtig. Von Nikola, dieser, das ist der amerikanische Schwesterfirma von Iveco. Ja, richtig. Genau, genau, die sind das. Richtig, genau, die sind das. Genau. Und da gibt es jetzt auch schon mit den Tanken, die da gebaut werden, kann man auf eurotransport.de nachsehen. Und Tesla baut erstes LKW-Werk in Nevada. Krass. Ja. Die bauen jetzt tatsächlich ihren LKW, wo über Tesla viel gesagt wurde, dass sie das eh nicht hinkriegen und bla bla bla, weil die ja eine große Reichweite versprechen, ne? Mhm. 800 Kilometer. Haben wir schon mal gesprochen, ich glaube, einer der ersten Folgen, kann das sein? Ja, genau, genau, genau. Ja, die Gigafactory. Also 6,2 Milliarden. Ich weiß nicht, wie dieser Elon das immer hinkriegt. Ich habe keine Ahnung, aber offensichtlich macht er irgendwas anders als andere. Ja, also mit so viel Biss und so akribisch hinter den Sachen her und wer hätte denn gedacht vor 5 Jahren, dass es denn jetzt soweit ist mit den E-LKWs da im Amiland? Also ich nicht. Ich dachte, ja. Junge, wenn du dich da mal nicht überlädst. So, aber ja. Ich bin halt in einem Punkt halt skeptisch. Ist ja cool, dass die in Amerika, die haben auch viel mehr Platz und die bauen auch wesentlich viel schneller irgendwas auf als wir. Mhm. Wenn du jetzt mal, keine Ahnung, an den Autobahnen die Raststätten anguckst und da hast du ja dann jetzt mittlerweile keine Säulen für die PKWs, die Tesla und diese anderen Säulen, fast auf jeder Raststätte. So, jetzt musst du das Ganze für LKWs machen, weil die müssen jetzt auch strommäßig geladen werden. So, jetzt brauchen die aber auch viel, viel mehr Platz für die Ladesäulen. Müssen ja da drehen, wenden und hast du nicht gesehen. Richtig. Und im günstigsten Fall darf das nicht nur eine Säule sein, sondern es müssen mehrere sein. Und so, und dann stehst du ja da, sagen wir mal, eine halbe Stunde. Mhm. Ja, das heißt, da muss überall angebaut werden auf den Raststätten, damit die LKWs ihre Ladesäulen bekommen. Ja. Wie lange soll denn das dauern? Da war mal einer und sagte, ey, man könnte doch einfach die Parking Lanes mit induktivem Strom versorgen. Ja. Da fiel mir ein, ich sag ja, ey, die Idee ist gut, aber durch Induktion kannst du nicht schnell laden, ne? Glaube ich zumindest nicht. Bin kein Physiker, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Also die Idee ist geil, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, gut, die Parkplätze bleiben so, wie sie sind, aber du machst diese Parkstreifen halt mit induktivem Laden. So, das ist eine gute Idee. Ich würde sagen, das geht im PKW-Bereich vielleicht, aber im LKW-Bereich weiß ich nicht. Oder diese Oberspannungsleitung die auf diesen Teststrecken, da ist halt die Frage, wie viele Kilometer die dann gehen und wie schnell lädt er dann über diese Oberspannungs die Batterien wieder auf. Ob das dann diese paar Kilometer, die der drunter durchfährt und seine Antenne da oben dran knallt, dass er dann die Batterie wieder auf 80% mindestens wieder voll macht, ob das reicht? Ich weiß nicht, mit wie viel Strom da dann reingeht. Ja, vor allen Dingen, geht das während der Fahrt? Also, ja, weil, klar, auf der Autobahn hast du doch die... Ja, ja, nee, ich weiß, aber geht es während der Fahrt, das Ding schnell zu laden, während dem Fahrbetrieb? Ja. So, ja. Dass die Dinger laden können, während sie fahren, klar, das ist logisch, aber also da geht es ja ganz klar um Schnellladen, ne? Das bringt ja nichts, wenn er da jetzt die 25 Kilometer unter den Oberleitungen fährt und gerade mal 10% geladen hat während der Fahrt. Aber das ist ja dann schon, kommt doch eigentlich schon Starkstrom da oben rein, ne? Doch, da gehe ich doch von aus, ja. Ja, also das wäre natürlich dann, weil viele gesagt haben, ja, was nützt einem diese Teilstrecken mit dem Strom da oben zum Laden? Darum geht's ja nicht. Es geht ja dann halt, dass du ab bestimmten Abständen dann halt immer quasi den Akku wieder voll kriegst oder halt Elektrounterstützung hast irgendwie genau, so. Genau. Aber ob das so das Konzept jetzt so ganz schlüssig ist, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also wie gesagt, wenn die auf den Raststätten Lademöglichkeiten anbieten wollen, dann müssen sie auch Platz schaffen. Ja. Platz zu schaffen, müssen wir ein bisschen mehr bauen. Dann greifen wir natürlich in die Natur wieder ein. Kann auch wieder problematisch werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also wir sollten das mit dem Wasserstoff wohl eher verfolgen. Das ist meine Meinung. Ne? Weil da haben wir die Infrastruktur schon in Form von Tankstellen. Die umzurüsten auf eine andere Zapfpistole, das ist weniger aufwendig. Ich weiß, und natürlich einen anderen Tank, weil der unter Druck steht und sowas. Aber das ist trotzdem immer noch weniger aufwendig, als überall Ladesäulen zu verteilen, ne? Meiner Meinung nach. Aber das geht dann die Regierung die ganze Zeit akribisch den Weg der Elektromobilität statt der Wasserstoff? Das kann natürlich wirtschaftliche Gründe haben. Das ist ja das Ding, was ich eben sagte, der Wasserstoff wäre zu teuer. Noch. Das heißt, die Bundesregierung, glaube ich, stellt sich jetzt hin und sagt, hey, wir wissen ja gar nicht, wie das aussieht mit dem Wasserstoff. Können wir den günstiger herstellen irgendwann mal? Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum die auf E-Mobilität gehen. Die E-Mobilität an sich ist ja nichts Verkehrtes. So. Das ist ja, und ich sehe es ja auch immer an den Tankstellen, immer mehr und mehr haben Elektroladesäulen und viele laden zu Hause, ne? Das kannst du mit dem Sprit halt nicht machen, so, aber Olaf Scholz hatte ja eine Lösung zu der Wasserstoffverbrennungssituation oder beziehungsweise Problematik. Ah, die da wäre? Er hat er leider vergessen. Ja, genau. Ich kann es nicht. Ich musste ihn bringen. Ja, das. Ich bin mal gespannt. Du warst doch auf der IAA, du müsstest doch da die modernste und du müsstest doch mich jetzt hier komplett schulen können, was es alles Neues gibt. Ich bin da ja nicht hin. Natürlich war ich begeistert von dem einen oder anderen auf der IAA, ne, gerade auch was die Wasserstofftechnik angeht und so weiter und wie weit die sind. Und das Problem ist halt der Wasserstoff selber. Und das sagen ja auch die Hersteller. Ich weiß gar nicht mehr, wer war denn das? War das tatsächlich Iveco? Mit wem habe ich mich? Ich glaube, es war Iveco. Guck mal, das ist schon wieder zu lange her. Und mein Gehirn ist zu alt. Oh. Das war, ich glaube, es war Iveco. Und die haben gesagt, das bringt uns ja nichts, wenn wir Wasserstoffautos auf den Markt bringen oder LKWs auf den Markt bringen, aber die Wasserstoffzulieferer nicht liefern können, ja, weil sie halt zu teuer sind. Und niemand wird halt so einen LKW kaufen, die die Unterhaltskosten um ein Vielfaches steigern. Das wird kein Unternehmer machen. Und da ist die Problematik. Also das Problem ist nicht die Technik. Die Technik ist da. Das Problem ist der Wasserstoff selber. So. Und die Kosten. Ja. So, und das ist das, warum das so schleppend vorwärts geht. Und was die E-Mobilität angeht, da haben wir ja alles. Das, gut, wir sind so ein bisschen an China gebunden, was die seltenen Erden angeht und so weiter. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. So, ne? Also, aber da ist es halt einfacher, weil wir da ja schon eine gewisse Art, ich sag jetzt mal wieder, Infrastruktur haben. So, und das macht das Ganze für die Leute wirtschaftlich attraktiver. Und das ist der Punkt. Es geht nur ums Geld im Endeffekt. Ja, natürlich. Es wird auch nicht mehr lange dauern, bis wir, da wollte ich auch noch mal ganz kurz, kennst du den Loxo Alpha? Nee, sagt mir gar nichts. Hört sich nach einem Auto an, PKW? Ähnlich. Okay. Das ist so ein Kleinstlieferwagen, der so bis 30 km/h fährt, durch die Innenstädte zum Liefern. Vollautonom. Okay. Und der soll im Frühjahr 2023 tatsächlich in der Schweiz fahren. Aber 30 km/h? Da gehen selbst die Schweizer. Da gehen aber doch selbst die Schweizer an die Decke, oder? Ich meine, die sind schon ruhig und entschleunigt. Nein, die haben Zeit. Ja, die haben Zeit. Ich schicke dir mal kurz den Link, kannst du dir mal angucken, das heiße Teil. Ja. Sehr spannend und da wollte ich darauf hin, dass dieses autonome Fahren. Das wird nicht mehr lange dauern. Ich gehe davon aus, weil mein Auto kann ja schon teilautonom fahren. Mhm. Also es lenkt, es bremst. Also so wie im LKW auch. Ja. Wie beim Actros zum Beispiel. Das macht ja mein Auto auch. Und da muss ja dann nur irgendwann die Freigabe kommen. Und manchmal erkennt er diese Streifen nicht, aber größtenteils muss nur manchmal mein Lenkrad ein bisschen bewegen, dass er Bescheid weiß. Und ansonsten fährt er auch auf der Landstraße die Kurven und allen Kram. Ja, ja. Und ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Also, wir haben ja in einem Podcast gesagt, dass zum Beispiel autonom, dass wir Fahrer ersetzt werden hin und her, dass das erstmal Quatsch ist. Da brauchen wir erstmal uns keine Gedanken machen. Ja, das ist so, ja. Aber ich würde jetzt mal nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, so in den nächsten 10, 15 Jahren. Ja, das glaube ich auch. Also wir hatten das Thema ja auch schon mal im Podcast und da hatte ich ja auch so den ein oder anderen Zuschauer, der sagte, ja, 2025 fahren die LKWs autonom. Und da habe ich gesagt, ganz klar, nein, das funktioniert nicht. Nee. Weil auch da muss man die Infrastruktur ändern. Das ist das, was die gar nicht auf dem Zettel haben. Ne? Wer fährt denn das Ding an die Rampe? Das kann ja sein, dass der autonom an die Rampe fahren kann, aber wer macht die Türen auf? Zum Beispiel, ja, ich weiß, das kann man auch automatisieren, aber die Rampen sind gar nicht dafür ausgelegt. Ja. So, das heißt, jede Spedition ist ja praktisch dann gezwungen, mehr oder weniger, das Ganze alles umzurüsten, so dass autonome LKWs auch autonom anliefern können. Und das wird nicht in 2 Jahren passieren, im Leben nicht. Da müssen ja dann auch die Großzentrallager, jetzt nicht die modernen, sondern die etwas älteren, die müssen ja alle umbauen. Ja, da musst du auch so Leitlinien quasi für den Roboter auf dem Boden haben, damit er sich nach irgendwas orientieren kann. Ja gut, das könnte man vielleicht noch mit dem LiDAR-System und so, aber... Wie bei Mercedes in Berlin, ne? Ja genau, oder in Stuttgart, da ist es auch so, genau. Ich wusste das nicht, ich habe damals da angeliefert, ich fahre da nach Berlin zu Mercedes, ja. Von irgendeiner Spedition, ich weiß gar nicht mehr, was das war, musste ich da anliefern. Und dann stand schon das erste Schild, Vorsicht, autonomer LKW, Kreuzverkehr oder irgendwie sowas. Digga, ja, ja, genau. Und dann kam mir, die haben bestimmte Namen, ich weiß nur nicht, wie sie jetzt heißen, die beiden. Es sind ja, glaube ich, 2 Stück, die da mal Pendelverkehr fahren. Und die liefern, also für die Leute, die es nicht wissen, da bei Mercedes fahren 2 LKWs mit Auflieger, völlig autonom. Die fahren so an so Leitlinien auf dem Boden, die man nicht sieht. Und der dockt auch automatisch an eine Rampe ran. Aber der orientiert sich nach dieser Signallinie, die unten auf dem Boden ist. Aber es sieht sehr spooky aus, wenn dir ein LKW entgegenkommt und da sitzt keiner drin. Ja, ja. Ich kenne das auch. Das sieht im ersten Moment wirklich komisch aus. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So, aber ja. Hätte ich damals schon YouTube gemacht, wäre ein geiles Video geworden, weil ich habe ja an der Rampe gestanden, an der 2 und er musste an die 1 und dann fuhr der so an mir vorbei und hat so mit 1A+ links neben mir rangedockt. Und dann sind die Lagerarbeiter rausgekommen und die haben hinten am Auflieger auf den Knopf gedrückt und dann ging das hinten auf. Ja. Ja. Dann haben die den wieder beladen, dann haben sie auf den Knopf gedrückt, dann ging das hinten wieder zu und dann ist der selbstständig losgefahren. Mhm. Und mit Schritttempo. So, das nächste, was mit dem autonomen Fahren einherzieht, ist ja, wenn jetzt zum Beispiel die autonomen Autos auf der Autobahn steigen, wenn eins autonom fährt, ist es vielleicht kein Problem. Wenn aber viele, Tausende autonom fahren, dann müssen die miteinander kommunizieren. Und dann haben wir das Internetproblem. Richtig, und dann wären wir wieder beim Internet. Beim Mobilfunk. Ach, ja. Haust da ab. Ja, das gibt so schöne Videos, die einige Leute auf YouTube gemacht haben, genau über dieses Thema. Aber die werden gerne ignoriert und ich weiß nicht warum. Dr. Watson ist zum Beispiel einer, der hat auch ein Video drüber gemacht, schon Jahre her, da müsst ihr mal ein bisschen suchen bei YouTube. Wirklich, wirklich, wirklich gute und lehrreiche Videos und da sind auch die Quellen alle verlinkt und so und also der hat sich da nichts aus den Fingern gezogen oder so. Wo wir gerade bei YouTube sind, kurzes Thema. Ich finde das immer so witzig, dass du sagst immer YouTube. Was sage ich? YouTube. Ja, du sagst immer YouTube. Ach, hört aber das heißt ja YouTube. Ach so, ja gut, das kann sein. Ich bin ein bisschen sprachbehindert. Alles gut. Was mit YouTube? Ja, die neuen Richtlinien, was sagst du als YouTuber dazu? Als YouTuber? Jetzt hör auf! Ja. Welche neue Richtlinien? Was ist denn los? Also die ersten 8 bis 10 Sekunden dürfen da keine Schimpfwörter oder so. Da habe ich beiläufig irgendwo was mitbekommen. Erzähl. Ja, du hast doch auch die Mail gekriegt, oder nicht? Ich hatte keine Zeit. Ich habe die auch nur überflogen, aber... Wann kam die? Letzte Woche. Letzte Woche ist die gekommen. Da suche ich doch mal Unternehmensinformationen. Nee. Neue Möglichkeiten, YouTube-Anzeigen zu machen. Weißt du noch genau wann? Nee. Das wäre ja so ein bisschen. Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Da müsstest du mich mal aktualisieren quasi. Ich habe was mit Schimpfwörtern mitbekommen. Genau. Wenn die, und ich habe es nicht verstanden, das habe ich wirklich nicht verstanden, innerhalb der ersten 8 bis 20 Sekunden im Video darfst du halt keine Schimpfwörter oder nicht fluchen. Und ansonsten wird das Video entmonetarisiert. Wie heißt denn das? Wenn du keine Kohle kriegst. Demonetarisiert, ja. Okay, gut. Ja, genau. Das ist gut. Das trifft mich jetzt nicht so hart bei meinen 1900 Abonnenten. Aber bei dir sieht das anders aus. Aber ich sage ja ganz selten, also eigentlich, wenn ich sowas habe, dann piep ich das oder mache den Ton dabei raus. Okay. Weil ich jetzt, nutzt ein YouTuber in seinen Videos obszöne Ausdrücke, kann die Monetarisierung für das Video gestrichen werden. Das nennt man Demonetarisierung. Demonetarisierung, okay. Ja. Nicht Entmonetarisierung, okay. Demonetarisierung. Und es ist der Albtraum für jeden, der mit YouTube sein Geld verdienen möchte. All die Tausenden oder sogar Millionen Klicks sind plötzlich nichts mehr wert. Ja, genau. Warte mal ganz kurz. Das Video wird monetarisiert, aber nicht der Kanal. Nee, nicht der Kanal, um Gottes Willen. Also das wär's ja auch noch, Junge. Bislang galt für YouTuber vor allem, dass sie keine Obszönitäten wie F-Punkt-Wort oder Shit in den ersten 3 Sekunden des Videos sagen durften. Mit den neuen Richtlinien dürfen allerdings gar keine obszönen Ausdrücke in den ersten 7 Sekunden eines Videos im Titel oder Thumbnail genutzt werden. Ebenfalls sollten Kraftausdrücke nicht mehrfach in den ersten 8 bis 15 Sekunden fallen. 8 bis 15 Sekunden, danke. Genau, ja. Zudem werden alle obszönen Ausdrücke gleich gewertet. Es gibt keine Abstufung mehr. Genau, also auch wir sind bei Spotify. Ja, hier dürfen wir Scheiße sagen. Genau. Scheiße darfst du jetzt sagen. Sobald du das Wort Scheiße sagst, taucht bei Spotify ein E auf im Titel. Das habe ich auch gesehen. Explizit oder so heißt das, keine Ahnung. Ah. Irgendwas mit, ja. Ist okay. Egal. Das passiert. Ja gut, aber Scheiße sage ich, heißt das denn so? Also ja, das sagen wir ständig. Also jetzt ehrlich, was soll das? Was hat YouTube sich da schon wieder? Haben die Langeweile? Haben die? Ich weiß es nicht. Weißt du, wo sich YouTube mal drum kümmern könnte? Die könnten sich mal einfach vielleicht mal darum kümmern, dass Leute, die sich einen Account gemacht haben, also quasi Zuschauer, dass deren Name nicht doppelt genutzt werden kann. Das, da können Sie sich mal drum kümmern. Ja. Ja, weil ich könnte mich jetzt auch bei YouTube Druckverlust nennen und kommentiere dann bei irgendwelchen anderen irgendein Mist da rein und nicht jeder achtet darauf, dass du einen Haken hast. Mhm. Und das ist mir nämlich jetzt, ist noch gar nicht so lange her, wohl irgend so ein Bot hat da, ich weiß nicht, warst du das, der mich darauf hingewiesen hat, oder war es Möbelkutscher, der zu mir gesagt hat, ey, da haben mir Leute Screenshots geschickt und gesagt, ey, warum beleidigst du mich? Nee, das muss der Möbelkutscher gewesen sein, ne? Ja. Es war, ja, irgendwer hat gesagt, ob das mein Ernst war und hin und her, und ich so, hä, gucke, und dann sehe ich den Screenshot, denke mir, okay, das ist zwar mein Profilbild, das ist auch mein Name, aber da ist nicht dieser Verifizierungshaken hinter und manche Leute achten da ja nicht drauf. Nee, genau. Und du kannst ja einfach bei YouTube halt immer einen und denselben Namen machen, auch wenn du denjenigen blockst, wenn der dir auf den Keks geht, kann er sich wieder mit einem anderen E-Mail wieder einen Account machen und bla bla bla. Und da könnten sie eigentlich mal was machen. Das wäre mal eine Maßnahme, ja. Das stimmt. Guck mal, wie sieht's denn bei Twitch aus? Bei Twitch kannst du ja auch einstellen, dass Leute dir nur das nur kommentieren können, wenn deren Account zum Beispiel mit einer Telefonnummer verifiziert wurde. Ja, genau. So. Also, wenn alles hart auf hart kommt und du hast so ein paar Trolle unterwegs, dann stellst du das um, blockierst die, danach werden die so schnell keinen Account mehr kriegen, es sei denn, die kaufen eine Prepaid-Karte nach der anderen, bis sie pleite sind. Ja, genau. Also bei mir ist das schon die ganze Zeit so mit der Telefonnummer und bla bla bla. Ach so. Hm. Und das hilft wirklich ungemein. Du hast viel weniger Trolle. Das ist halt einfach so. Du hast viel weniger Trolle. Ja, da hast du halt mehr Probleme, weil du da die größte Reichweite hast bei Twitch. Bei mir ist es bei mir sind immer dieselben 100 Leute, sage ich mal 100 bis 100, keine Ahnung was, Leute. Und bei mir ist alles ganz gesittet in meinem Twitch-Livestream tatsächlich. Ja, doch. Also ich muss aber auch sagen, im Großen und Ganzen geht es bei mir wirklich auch mega entspannt zu. Also ich musste ja auch mal fragen, wie es bei anderen ist und so. Und gerade meinen Obermoderator habe ich gefragt, ich sag, wie sieht denn das aus? Weil der hat da wirklich Erfahrung, der macht das schon, keine Ahnung, jahrelang mit dem Moderieren. Sagt er, du hast den entspanntesten Kanal, den ich je gesehen habe. Ich sage, okay, alles klar, dankeschön. Also, ja, ist meiner auch noch entspannter. Ja, ja, aber auch da wächst die Reichweite und auch da wird sich das ändern, denke ich. Also da gehe ich von aus. Ja, also du hast ja deine Reichweite ist ja viel, wenn du LKW fährst und da livestreamst, erreichst du ja viel mehr Publikum als ich, der ein Just Chatting macht. Ja, ja, ja, klar. Apropos Just Chatting, ich hab gestern ja, wie gesagt, nach einer Woche Pause das erste Mal wieder gestreamt. Und ja. Ich denke, gut, dann zockst du wieder mit den Mädels, so, weißt du, und so eine Runde, keine Ahnung, ETS, Landwirtschaftssimulator, irgendwas so, ne? So, und dabei ein bisschen entspannt sabbeln. Ja. Und dann kam einer auf die Idee, in den Raum zu werfen, dass wir das vielleicht gar nicht wollen. So, und ich so, hä? Da war ich erstmal so erschrocken, so, ne? Grüße gehen raus an Scotty, der war's, glaube ich. Scotty heißt der bei Twitch. Und da sagte, Alter, lass doch nur Sabbelrunde machen. Ich so, hä? So, und dann ist ein Moderator bei mir auf den Zug aufgesprungen und hat gesagt, ey, wir machen jetzt eine Umfrage. Haben die einfach, ich habe das gar nicht mitgekriegt, ich war wieder im Sabbelflow voll drin und so. Und sehe denn so in den letzten paar Sekunden, hä, wir hatten hier eine Umfrage gemacht. Und was ist das für eine Umfrage? Habe ich geguckt, die wollen, dass ich sabbel. Ich soll nicht zocken. Ich soll die Finger vom Controller lassen. Ich denke, was? Ich hab auch keine Gaming-Community auf Twitch. Ja, ne? Wenn ich Gaming spiele, mache, dann habe ich 20 Leute, die zugucken, wenn. Ja, ja, also mir geht's ja ähnlich, aber ich gucke halt nicht auf die Zahlen, weißt du? Also hinterher ja. So, und dann fällt mir auch auf, natürlich fällt mir das auf, aber ich dachte, wenn ich jetzt nur sabbel und gestern war das, ich sage, dann spiele ich nicht. Und da waren die Zahlen wirklich durchgehend gleich. So bei 150, glaube ich, war ich irgendwo, oder? Ne? Ja, ich weiß, ja. Ist natürlich deutlich weniger, als wenn ich LKW fahre, aber das war schon stabil, ne? Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Warum sagen die das denn nicht vorher? Warum machen die das nicht? Ne? Das weiß ich nicht, warum deine Leute das nicht machen. Ja, gut, aber das liegt vielleicht auch daran, weil Creator ja auch schnell allergisch drauf reagieren kann, wenn Zuschauer ihm vorschreiben wollen, was er zu machen hat. Ne? Da gibt's ja, kannst ja auch mal ganz schnell ausatmen, hat man ja bei vielen Streamern halt, wenn dann, ich sag mal, mehrere Leute dann immer sagen, hier, zock mal das oder mach mal das und ich mal bitte dazwischen und hin und her. Ja, ich glaube, dass das vielleicht auch daran liegt, dass die dann sagen, ja, nee. Ja, kriege ich gleich einen Bann oder so und nee, mir ist es egal, wenn die, wir, das kann ja, die Community kann, sollte sogar Vorschläge machen, ja. Und wenn du als Streamer oder Content Creator keinen Bock drauf hast, kannst du ja immer noch sagen, ist ein geiler Vorschlag, aber nee, danke, da bin ich nicht dabei. Und und ich bin aber davon ausgegangen, dass die das so wollten, wie ich das gerne hätte. Hört sich auch blöd an, ne? Oder? War halt nicht so, ne? Und ich habe die Umfrage zweimal gemacht. Also das erste Mal, wo ich es halt nicht gecheckt habe, dass ein Mod das gemacht hat. Und dann sage ich dann, nach 3 Stunden Sabbeln, habe ich dann nochmal so eine Umfrage starten lassen. Und dasselbe Ergebnis, 90%. 90% haben gesagt, Alter, lass das mit dem Zocken, du Idiot. Also so stand es da natürlich nicht. Aber ich denke, okay, ja, ist ja gut. Dann können sie ja auch irgendwann mal schreiben, wann du deinen OnlyFans-Kanal aufmachst. Das wär's, ne? Dann gibt's haarige Nippel. Ich schwör's. Aber die Mädels haben's da wirklich richtig gut, ne? Ich hab, die Frauen, also meint nicht alle, ne? Aber es gibt ja wirklich sehr viele Streamerinnen, die wirklich mit ihren weiblichen Reizen spielen, um Zuschauer zu generieren. Ja. Und mir wird da immer wieder auf Twitch eine amerikanische, ich glaube, das ist eine amerikanische, die heißt bestimmt Amuranzig. Nee. Ich weiß, wie du meinst, ja, da haben alle auf. Nee, das ist so eine, die ist mal dunkel gekleidet. Und die hat so eine kurze Hotpants an, sitzt aber. Ich guck mal gerade, ob die mir auch gerade wieder vorgeschlagen wird. Heute Morgen hatte ich, wurde die mir kurz vorgeschlagen. Nee, diesmal nicht. Okay, diesmal wird es mir nicht vorgeschlagen. Und die hat grundsätzlich einen Fuß immer auf dem Schreibtisch. Okay. Aber ohne Socken. Okay, ich dachte, das ist verboten auf Twitch, weil es gibt ja so eine Fußfetischisten. Wir hatten gestern das Thema gerade im Stream, Alter. Das gesagt. Was? Füße sind bei Twitch verboten? Nackte Füße, glaube ich, ja. Gibt immer einen Fuß drauf. Ich weiß es gerade wirklich nicht genau. Aber ich meine, nackte Füße sind verboten auf Twitch. Ach was? Ich glaube ja. Aber die streamt mit über 2000. Okay, das ist nice. Das sind Zahlen, die hätte ich auch gerne. Das ist nice. Das muss ich den Kanal für dich rausfinden. Ne? Ich zeige einfach meine ranzigen Füße, gucken wir, wie weit es geht. Alter, es ist ganz schlimm gerade. Wir kamen da gestern drauf, jetzt ohne Witz. Sherry Berlin hat mich geratet. Und wir waren ja auch schon mal da. Du warst ja auch schon mal bei ihr in der Chaos-Küche und so. Ja. Und die hat ja gesagt, ey, wenn du wieder fährst, ich werde safe mitfahren. Und da habe ich gesagt, okay, nur wenn deine Hände gefesselt sind und kein Feuerzeug in Reichweite ist. Ja, so, dann kannst du mitfahren. Und dann kam irgendeiner, ja, dann macht sie das Feuerzeug mit den Füßen an. Ich sage, als wenn du ein Feuerzeug mit den Füßen anmachen kannst. Da habe ich aber losgetreten. Und es waren, ohne Scheiß, es waren nur Mädels bei mir im Chat, die haben das alle versucht und haben mir gleich geschrieben, ey, das geht, ich kann dir ein Beweisvideo schicken und so. Ich denke, ehrlich jetzt? Da habe ich nur das Wort, oder beziehungsweise, so dumm, wie man auf so eine Geschichte kommt. Was ist denn bei dir in deiner Community los? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und weißt du was, meine Nichte auch noch mittendrin. Meine Nichte, ich bin zwar gerade erst wach geworden, die hat so Mittagsschläfe, sie ist wach geworden, weil sie Hunger hatte. So. Da sagt sie, aber das probiere ich jetzt noch kurz aus, bevor ich weiter schlafe. Ich denke, Alter, ehrlich jetzt? Also meine Nichte auch noch. Ich denke, Junge, das ist... ich bin gerade jetzt sprachlos. Ja. Aber auf jeden Fall, wie wollte ich da hin? Die mit den Reizen da, weiß ich nicht. Ich sehe das Ganze mal ein bisschen, ich weiß nicht. Wenn ich eine Frau, also klar, ich würde es verstehen, wenn ich eine attraktive Frau wäre, würde ich, gut, klar, wenn die einen tieferen Ausschnitt haben, ist auch vollkommen in Ordnung. Die haben halt nun mal, sind halt so, aber manche, hast du halt wirklich das Gefühl, wenn du die anguckst, die legen es halt wirklich direkt darauf an. Ja, safe. Das ist auch so. Und wir hatten ja, und als Mann darfst du nicht in Boxershorts durchs Bild laufen. Das darfst du nicht. Ja. Grüße gehen raus an Monte, ne? Ja, das war wirklich ein Skandal, finde ich. Also, bis heute, eine Frau kann im Bikini streamen, aber ein Mann darf ja nicht mal in Badehose, glaube ich, ne? Irgendwie so war das, ja. Also auf jeden Fall hat er eine Boxershort an, die, ich sag mal, durch den Monitor, wenn die jetzt nicht irgendwie durchsichtig ist, etc., das gleiche Berechtigung hat oder ähnlichen Auftrag hat wie eine Badehose. Mhm. Und dafür wird man dann gesperrt, finde ich, also bei Twitch finde ich tatsächlich, Frau und Mann wird da unterschiedlich gewertet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So. Frauen haben mehr Vorteile. Auch immer erzählt wird, dass Frauen es ja so viel einfacher haben auf Twitch. Gerade diese Hot Tub Streamerin. So, und ich denke, okay, guckst du doch mal. So, das ist schon länger her. Die Kategorie habe ich mittlerweile bei mir ausblenden lassen, weil es halt nicht meine Kategorie ist. So. Aber ich denke, guck doch mal rein in diese Hot Tub Kategorie. Und es gibt wirklich, wirklich viele Streamerinnen. Und, ich hab's gerade auf, ja. Und dann guck dir mal die Zahlen an. Es sind wirklich nur wenige, die wirklich viele Zahlen, also hohe Zahlen haben. Und da denke ich, was labern die? Von wegen, die haben es einfach. Also so einfach scheint das wohl auch nicht zu sein, sich einfach halbnackt vor die Kamera zu setzen. Also das ist nämlich. Ja, vor nicht allen so. Dingen, die ich mir jetzt gerade angucke. Mhm. So, Also, dass Twitch da sich nicht schämt. Also, für die Zuhörer. Die steht in Unterwäsche und tippt gerade was in die Tastatur ein. Hat aber nur ein BH an. Hinter sich hat sie einen Spiegel. Und sie hat nur einen Stringtanga an. Also man sieht, also Rainer, ich schicke dir, also das kann doch nicht Twitch deren Ernst sein, dass das erlaubt ist, aber wenn ein Mann in Dingens, brauche ich das jetzt abgespeichert, ich Idiot. Och Mann. Warte, ich finde, das kann doch nicht, das wirklich, ich bin ja nicht prüde oder so, aber es geht ja, man muss doch die Leute, ob Mann oder Frau, gleich behandeln. Ja, das finde ich auch. Hier, ich schicke dir jetzt das Bild. Ja, schick mir das Bild. Ja. Ja. Guck mal, also man sieht durch den Spiegel ihren Hintern. Ja. Und von vorne durch die Kamera sieht man halt den Dings. Ja. Und das ist doch nicht in Ordnung. Nö, finde ich auch nicht. Das, und wie viele Zuschauer hat die? Jetzt muss ich da reinklicken, sich's aktualisiert, wegen dir. warte. Ah, oh, jetzt aktualisiert. Ja, nicht, ja, das ist ja alles. Neun. Das beweist wieder das was ich sage. Das, weil viele haben sich halt wirklich hingestellt und haben gesagt, ey, die haben das so viel einfacher, die zeigen sich einfach nur in einem Bikini und zack, dann explodieren die Subs und die Klicks und so. Ich sage, nee, das ist gar nicht so. Das ist wirklich nicht so. Und das nicht jetzt bei allen, wieder, ne? Nee, genau. Es sind nur wenige. Das ist genauso wie im Gaming-Bereich. Es gibt wenige, die durchstarten. Wer gestern die Twitch Awards so ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass Eli mega durchgestartet ist. Und warum hat der eigentlich so viele Zuschauer? Das ist ja geisteskrank, ne? Das habe ich mich auch gefragt. Also, das soll jetzt kein Hate sein oder so. Na, überhaupt nicht. Weil ich finde, er ist mega sympathisch. Das stimmt. Ist er halt wirklich. Und aber ich sage jetzt mal, der hat ja so 30.000 Zuschauer immer. Ja, der hat Monte einfach stehen lassen. Das ist. Aber warum? Das ist ja das, was ich. Der ist halt total normal, finde ich. Und ich glaube, dass die Normalität zu Twitch zurückkehrt. Also nicht mehr die Leute, die am besten ausrasten können oder sonst irgendwas, kriegen jetzt hier die meisten Zuschauer, sondern auf entspannt eine Runde Minecraft oder FIFA zocken. Weißt du, das meine ich. Oder einfach nur quatschen. Genau. Und das kann Eli halt sehr gut. Das ist halt einfach so. Also ich folge ihm ja auch schon ein paar Tage länger, so ein paar Monate vielleicht. So, das, außer FIFA, da gucke ich nicht zu. Ich weiß, sein Hauptcontent ist FIFA meistens, so. Aber da bin ich raus. Das ist nicht meins. So, und, du kannst bei YouTube durchstarten, wenn du in die richtige Bubble reingerätst von den großen Big Playern. Dann hast du gewonnen. Ja, das stimmt. Wenn du bei den großen Big Playern drinne bist, dann hast du auch gewonnen. Weil allein deswegen, weil die auch erhoffen, dass ihr Star, den sie sonst auch immer gucken, dass man da kurz mit denen telefoniert oder eine WhatsApp schreibt oder sonst irgendwas oder er kommt kurz in den Stream rein per Voice nur. Ja. Das hat ja durch GTA RP mit den ganzen Livestreamern wie Rohart und wie sie alle heißen. Mhm. Oder ja auch die Phoebe und so bla. Ja. Sind alle, deswegen haben die alle nur so große Reichweite, weil die mit den großen Big Playern zu tun haben. Ja. Aber das, also. Was aber auch okay ist. Also, klar, natürlich. Ja? Das, die Großen sollen sich ja auch nicht abschotten oder so. Das wäre ja dumm. Das, Ja. Ne, ist schon klar, dass die mit anderen Streamern zu tun haben und dass die da ein bisschen was vom Kuchen abkriegen, ist halt völlig normal. So, das, aber ich würde es halt nicht drauf anlegen. Und ich kenne tatsächlich den ein oder anderen Streamer, die legen das drauf an. Die sind da drauf aus, nur mit den Größeren rumzuhängen und mal schnell hier mal einen Stream zu machen. Und da kriege ich immer, da klappen sich mir die Fußnägel hoch, ganz ehrlich. Also das, Junge, Junge, Junge. Und was YouTube angeht, hast du auch recht. Aber auf der anderen Seite musst du trotzdem aktiv sein auf YouTube. Das reicht nicht, mit den Big Playern rumzuhängen, ja, sondern du musst auch selbst dann wirklich regelmäßig Content bringen. Ansonsten bringt dir das Ganze nichts, glaube ich zumindest. YouTube ist ein ganz anderes Kaliber als Twitch oder TikTok oder sonst irgendwo. Es gibt so viele, die TikToker, die versuchen dann YouTuber zu werden oder YouTube-Content zu erstellen und werden dann ganz schnell merken, dass da nicht so erfolgreich sind und bla bla bla. Genauso ja, wie die wenigsten YouTuber, die erfolgreichen Twitch-Streamer werden. Auf TikTok werden die Klicks da hinterhergeworfen. Jetzt sei doch mal ehrlich. Das ist doch ein Scherz eher. So, und das, guck mal, ich lade einen TikTok hoch, das hat 500.000 Aufrufe. Das ist auf TikTok nichts. Das ist nun mal so. Und hat man 500.000 Klicks auf YouTube, das ist eine Nummer. Das ist eine richtig gute Nummer. Und aber auf TikTok nicht. Deswegen ist gut, die Plattform hat ihre Daseinsberechtigung, aber und die hat mir auch geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also viele meiner Follower kommen tatsächlich von TikTok. Und deswegen sage ich immer, man muss auf allen Plattformen so ein bisschen aktiv sein. Geil wäre es natürlich, wenn du mega aktiv bist auf allen Plattformen. Aber das ist ein Fulltime-Job, das kann ich nicht. So, und weil ich habe ja noch so einen anderen Job, da muss ich so ein Gefährt lenken und so. Aber das, was die... Mein letztes Video richtig große Aufrufzahl ist auch schon wieder 11 Monate her. Da muss ich mal wieder was raushauen, ja. Ja, da musst du jetzt aber mal, ne? Hier, wann kommt denn dein neues Video? Erzähl doch mal. Und was kommt da überhaupt? Hast du schon was geplant? Ja, ich habe das geplant, ja. Okay. Aber das 641.000 Aufrufe, ich hatte mich mit RTL Exklusiv. Mhm. Die wollten ein Video von mir haben und wollten da eine Folge draus machen. Mhm. Und da bin ich ganz ehrlich, da habe ich mich mit denen gestritten wegen Geld. Oha, okay. Jo, weil die wollen ja mein Material haben und wollen das dann im Fernsehen und wollten dann die Polizei da fragen. Also das war dieses Video mit dem Angriff auf LKW-Fahrer. Mhm. Mit dem Engländer da. Und da wollten sie mir das Material dann für ein Jahr auf sämtlichen RTL-Plattformen wollten sie das dann nutzen und haben mir eine Summe geboten. Mhm. So. 250 Euro. What the fuck? das ist nicht deren Ernst. Doch, doch, doch. Oh. Da habe ich denen geschrieben, also ganz ehrlich, Freunde. Nein. Da kriegst du für ein Handy-Game-Placement kriegst du mehr Geld, Alter. Das ist was. Das ist lächerlich. Lächerlich. Nur, also nicht, dass die Leute denken, es geht mir nur, also ich muss ja auch meine Brötchen bezahlen und bla bla. Und wenn das mein Material ist und jemand möchte das nutzen, dann ist das für mich auch eine Einnahmequelle. So dürft ihr das, müsst ihr das sehen. Ja. Und 52 Euro, um da eine ganze Sendung zu füllen, ist eine Lachnummer, es ist eine Beleidigung. Ja, die machen das Zehnfache damit. Das und dann haben wir uns, auf den Preis geeinigt, ein bisschen mehr, sage ich mal, jetzt nicht viel. Mhm. Aber ich wollte als Bedingung haben, dass die für mindestens 5 bis 10 Sekunden kurz meinen Kanal vorstellen. Also quasi, dass die sagen, dieses Video ist auf den YouTube-Kanal German Truck Driver hochgeladen worden und hat für große Aufmerksamkeit gesorgt, bla bla. Mehr wollte ich nicht. Mhm. Und dass unten rechts dann weiter eingeblendet wird, German Truck Driver, weil sie wollten nur meine Kanal-URL einblenden. Also wer vom Fernsehen schreibt sich eine URL ab? Ja, niemand. Und, ja. Das machen sie nicht. Die haben das ja bei Sat1, als ich da im Frühstücksfernsehen rumgeschimmelt habe, haben die meinen Kanal ja gar nicht erwähnt. Ne? Das ist auch völlig okay. Ich habe damit kein Problem. Nee, das ist nicht okay. Also nein, Rainer, da bin ich mit dir einer Meinung. Das ist nicht okay. Ja, das aber... Die haben das gefälligst einzublenden. Was ich damit sagen wollte ist, die Zuschauer, viele der Zuschauer haben trotzdem meinen Kanal gefunden. Ja, okay. Weil die Followerzahlen sind ja ausgerastet. Ne? Ja, wir reden jetzt von Twitch, ne? Ja, genau, von Twitch. Genau. Ich rede ja von YouTube. Mhm. Und Es nützt mir nichts, wenn ganz unten rechts klein German Truck Driver steht oder eine Kanal-URL drin eingeblendet wird, weil die Leute am Fernseher, die Leute, die dich bei Twitch gefunden haben, das sind aktive Twitch-Zuschauer. Die wissen, wie sie dich da finden müssen. Weißt du, was ich meine? Das stimmt, richtig. So, das ist der Unterschied. Also Twitch-Zuschauer, wenn die dich dann irgendwo im Fernsehen sehen, wissen, ich mach kurz Twitch auf, gebe oben eine Suchleiste ein und tripp da Druckverlust rein. So. Aber den Namen haben sie nicht mal erwähnt. Ach so, okay. Dann haben sie wahrscheinlich AKFA gesucht oder was, und da du mit einer der Größten da bist, haben sie sich relativ schnell gefunden. Genau, da gehe ich von aus, ja. Genau. Und, aber die beim Fernsehen, wir haben 4-5 Mails hin und her geschrieben. Die, es ist so ein bei denen intern im Hause, dass sie keine Werbung für andere Plattformen machen. Da denke ich mir nur, aber ihr wollt von einer anderen Plattform Material für euren scheiß Fernsehsender haben, oder was? Ja, genau. Nee, läuft bei mir nicht. Ich dachte, nee, meine ich. Das ist ja genauso, mach mal eine Reaction auf YouTube auf einen Funkkanal. Hab ich, ich hab's probiert. Gestrikt. Ja, mit Kabel 1, auf Asphalt Cowboys, kurze Reaction oder so. Mhm. Hat keine 10 Minuten, war's weg. Ja, ja. Das, ich finde das schon erbärmlich. Ne? Das ist, glaube ich, der letzte Versuch des Fernsehens irgendwie Fuß zu fassen. So, das. Genau. Und die haben das nun mal verkackt und ich verstehe nicht, warum sie es nicht akzeptieren wollen. So, das ist das Ding. Ne? Und nicht, dass ich was gegen das Fernsehen habe, das hört sich jetzt wieder böse an, aber das Fernsehen ist in der Zeit stehen geblieben. So, und das geht halt nicht und jetzt merken sie es, dass es nicht geht, dass es nicht funktioniert. Also, wie gesagt, ich diskutiere da begrenzt rum. Ich sage, ich möchte da meine Eigenwerbung haben, so läuft das nun mal, der Hase. Mhm. Dafür kriegt ihr Material für ein Appel und ein Ei von mir. Und wenn sie sich darauf nicht einlassen, dann sollen sie ihre Sendung mit irgendwas anderes füllen. Weiß nicht, sollen sie Costa Cadales einladen, wenn aus dem Dschungelcamp zurückkommt. Das ist mir egal. Ja. Ist mir auch scheißegal. Guck mal, es gibt so ein. Pass auf, es ist ja so, ich bin ja nicht auf die angewiesen. Nee. Ja, aber wenn die jetzt zu mir kommen und sagen, hey, also früher habe ich mich gefreut, geil, Alter, das Fernsehen, voll krass. So, dann haben die mich da, ich sag mal so, für wirklich ein Appel und ein Ei abgespeist, haben da ihr Material gehabt und ich habe gehofft, da Werbung zu bekommen, aber ich mache jetzt schon so lange YouTube und ich sehe halt, was bringt und was nichts bringt, und es bringt halt nichts, eine Kanal-URL oder den Namen unten rechts, sondern wenn sie ganz kurz mich zeigen, wenn ich irgendwas erzähle oder kurz meinen Kanal einblenden, das mehr sollen sie ja nicht machen für 5 bis 10 Sekunden. Ja. Das bringt sehr, sehr viel mehr auf YouTube, weil Wiedererkennungswert hast. Ja, das stimmt. Ja? Und das wollten sie aber nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich das auch nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, dann tschüss. Ich weiß halt, also ich hoffe ja, das geht ja bald wieder los, so in 29 Tagen. Ne? Das, ich zähle tatsächlich schon die Tage, ne? Sind wir fast zeitgleich wieder auf der Bahn, mein Freund, ne? Geil, oder? Aber du kommst ja nicht allerteil vorbei, um dir so einen Tankstellenfasan mal abzuholen von mir, ne? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich fahr ja mal Hannover, Neumünster, bleibt sich ja mal gleich, aber da kommst du ja gar nicht lang, nicht mal annähern, ne? Nee, aber ich wollte mich sowieso mal mit dir unterhalten, ich wollte vielleicht auch mal so Live-Ding machen mal. Mhm. Und da wollte ich mich mal von dir ein bisschen coachen lassen. Ja, gerne. Das zum einen, und zum zweiten weiß ich halt noch nicht, welche Tour ich da fahren soll. Das klärt sich nächste Woche, Mitte nächster Woche. Mhm. Und dann gibt's wieder knackige Arbeitsvlogs von mir auf YouTube halt, wie früher. So muss das sein. So muss das sein. So muss das und sein. So muss das sein. Das und vielleicht haben wir ja tatsächlich die Möglichkeit und begegnen uns irgendwo. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss, weißt du? Ja. Wir haben uns gestern ganz kurz in meinem Stream unterhalten, ja, über dich und dein Kanal. Ich weiß gar nicht, darf ich das hier so ansprechen, ansonsten schneide ich es raus. So. Oh, wow. jetzt kommt Kai. So, ja. Der ein oder andere Zuschauer sagte dann so, ja, nee, der Kai, der ist ganz komisch geworden und so. Und das ist... Echt? Und die Veränderung vom Kanal und das passt ihm nicht und hier und da. Ich sage, hey, es hat sich ja nur auch bei Kai eine ganze Menge geändert. Und natürlich läuft das Ganze ein bisschen anders als zu Anfang bei YouTube. Also es ist eine Vermutung, du kannst da ja natürlich gerne drauf eingehen, wenn du möchtest. Ja. Und ich sage, irgendwann ist der Punkt erreicht, dann musst du davon leben, dann willst du davon leben und dann strukturiert sich das alles um. Ja, und ich glaube, das ist der Grund, warum einige Zuschauer sagen so, nee, der ist ja irgendwie jetzt voll abgehoben und so, der ist komisch geworden und keine Ahnung, was es da alles so gibt. So, ne? Und, abgehoben, also ist ja absoluter Müll. Nee, das war jetzt auch falsch ausgedrückt von mir, aber halt, wenn ich das so ausdrücken soll, eine negative Veränderung. Ich sag, guck mal, dann kamen die Probleme mit dem Rücken dazu, nicht mehr fahren und nicht mehr fahren bedeutet keine Vlogs mehr aus dem LKW Ich sag, und das sind halt alles Veränderungen, die da mit reinfließen und gerade wenn du von YouTube leben möchtest, ich sag, dann wird das schwierig, wenn du nicht mehr fährst, ja, du dir anderen Content praktisch ausdenken musst und das ist ja nun mal so. Ja, richtig, genau so ist es. Ich sag, und das nehmen viele halt als negative Veränderung wahr. Ja, so, und kann ich verstehen, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber da muss man einmal klein, da muss man also entweder einmal nachfragen, also gerade deswegen bin ich ja jeden Abend sonntags um 19 Uhr auf Twitch, da kann man reinkommen und mich fragen. Mhm. Live halt. Dann hätte ich Ihnen das genauso beantwortet. Ist genau richtig, wie du es gesagt hast. Also A, die Krankenhausaufenthalt oder Gesundheitshistorie oder halt mein Rücken haben halt dafür gesorgt, dass ich, oder auch Corona da, dass ich da nicht mehr fahren konnte. Und wie soll ich dann einen LKW-Vlog drehen, wenn ich nicht fahre? Ist genauso wie bei dir, wie willst du live gehen, wenn du nicht selber fährst, außer du fährst bei jemandem mit. Genau. So, bei mir ist es ja genauso, die Zahlen sind rückläufig. Also ich bekomme keine Follower, bei mir gehen die Follower weg. So, und das ist praktisch, weil ich den Content nicht liefere, den ich ursprünglich liefere. Das ist halt ganz einfach. Und also die letzten, verständlich. Ich habe mein Content jetzt wieder, also wenn Leute mal mein Kanal mal von Anfang an anschauen würden, dann wüssten sie, dass ich gar nicht mit LKW-Vlogs angefangen habe. Ja, sondern stimmt. Mit einem Let's Drink-Video. Und dann ein Autohof-Test, wo ich darüber gefahren bin. Und dann halt LKW, dann die normalen Vlogs, dann aber auch Dashcam-Clips habe ich aufgehört. Damit habe ich jetzt wieder angefangen. Ja. Die Zahlen sprechen für sich. Und dann halt zwischendurch habe ich dann halt versucht reinzubringen, Branchen-News und so weiter. Aber wird halt nicht so viel angeguckt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich wollte sowas wie Newstime machen, nur für LKW-Fahrer. Mhm. Aber da ist die Nachfrage nicht groß genug. Und das Problem ist, und das für die Leute mal aufzuzeigen, wenn du einen YouTube-Kanal hast und du hast, so wie ich jetzt, 122.000 Abonnenten. Das sind Zahlen, du Junge, da komme ich ja in 10 Jahren nicht hin. Das weißt du nie. Das kann manchmal ganz schnell gehen. Ich bin zu inaktiv bei mir auf YouTube. So, und dann du aber nur Videos machst mit Aufrufzahlen von nicht mal 10.000 oder so. Und das jedes Video. Dann zerstört das deine ganze Kanalstatistik. Der Algorithmus von YouTube belohnt dich nicht, weil du wenig Aufrufe machst. Mhm. Du kriegst keine Kooperation vorgeschlagen, weil du zu wenig Aufrufzahlen machst. Richtig, genau. Das kenne ich auch gerade irgendwie. Und genau, ja, pass auf. Und das muss dem Zuschauer klar sein. Du musst dich nach den Wünschen des Zuschauers in Form von, wie werden die Videos geklickt, musst du dich orientieren oder dein Kanal stirbt. Ja. So, ich habe jetzt einmal das Video mit den, das war das erste, was ich da mal wieder gemacht habe, das war das mit dem BMW-Fahrer, 641.000 Aufrufe. Dann anderes, 127.000 Aufrufe. So, dann habe ich jetzt wieder vor 4 Wochen wieder eins gemacht. Das war das mit dem Müllwagen, 248.000 Aufrufe. Und das vor 3 Wochen hat schon fast 70.000. Also, ist doch ganz klar, wo geht die Reise hin? Ja, klar, natürlich. Ich werde aber meine LKW-Vlogs wieder machen, auch für die treuen Fans, die das immer geliebt haben. Und das wird dann auch seine 40.000, 50.000 Aufrufe machen. Da gehöre ich übrigens zu, ne? Das will ich hoffen. Ja, das weißt du ja. Deswegen, das bin ja so ein kleiner Fanboy. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. So, ne? Das ist, ja, ich noch nie live gesehen. Ich habe damals meiner Freundin immer gesagt, ich habe mich gefreut, wenn du mir entgegengekommen bist, weil dein Auto konnte man von Weitem erkennen. Das war das Einzige, was ich wirklich... Den gibt's nicht mehr rein. Weiß ich ja schon, das gibt's nicht mehr. Ne? So, ja, und ich habe das zu Hause immer, ey, ich habe Kai gesehen auf der Autobahn. Und sie, ja, freu dich anders. So. Aber... Ja, direkt sympathisch. Ja. Es gibt halt so, du hast auch immer so als YouTuber so Folgen, was mich echt ärgert ist, letztes Stream habe ich das angeguckt, diese Vollbremsung auf dem Sachsenring. Warum das Video nicht gut geklickt wurde, kann ich mir nicht erklären. Ich finde das total toll. Hm. Das hat 8200 Aufrufe. Das sind ja fast meine Zahlen. Ja, ganz. Dabei war es geil. Auf dem Sachsenring, mit den Vollbremsungen, mit geilen Effekten und hin und her. Aber leider, und danach muss ich mich richten. Wenn ich merke, okay, das wird nicht geklickt, dann brauche ich da auch nicht hinreisen. Die Leute dürfen das nicht falsch, dürfen das nicht vergessen. Ich muss da ja auch hinfahren. Ja, klar, und das kostet alles Geld. Da wurde ich eingeladen, aber das ist auch mein freies Wochenende. Ja. Ich bin ja dann das Wochenende da. Und wenn das dann Video nur 8000 auf ist, ein Flop, dann weiß ich doch, dann brauche ich da nicht mehr hin. Ja. Dann brauche ich mir die Mühe nicht mehr machen und solche aufwendigen Videos zu machen und hin und her. Also ihr könnt ja Vollbremsung auf dem Sachsenring 2021 euch mal angucken, für die Leute, die zuhören. Ich fand es ein geiles, starkes Video. Aber dann ist das halt so. Und ich bin weder abgehoben noch sonst irgendwas, aber du musst, und das hast du vorhin richtig gesagt, bist ja ständig als YouTuber, als Twitcher hast du es ein bisschen einfacher, du machst da deinen Job und filmst dich dabei live. Ja, ja. Aber als YouTuber muss ich jedes Mal mir überlegen, was für ein Video mache ich, wie baue ich es auf, und das Video ist dann hochgeladen und bla bla, und dann geht schon wieder im Kopf weiter fürs nächste Video. Und wenn du aber deinen Hauptcontent nicht machen kannst, weil du gerade nicht fährst, musst du dir andere Sachen überlegen, weil du musst dir irgendwann mal wieder was hochladen. Ja, klar. Und YouTube wird da echt böse, inoffiziell, wenn du lange nichts hochlädst. Ja, habe ich mittlerweile auch gemerkt. Ja, dann sagt der Algorithmus, nö. Ja, ja, ja. Der Algorithmus, der schlägt dich dann nicht mal mehr vor. Das ist so. Ja, weil du zu unzuverlässig bist oder was weiß ich. Und da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Ich mache das jetzt schon lange genug. Ich habe das mal, wie gesagt, Dezember, meine lange Pause. Und dann habe ich das im nächsten Video gleich gemerkt. Also. Ja. Aber nächste Video wird jetzt laufe nächster Woche kommen. Deine Dashcam-Clips sind ja noch nicht eingetroffen, die sind ja immer noch weg. Ich hab so viele, ne? Wenn ich dir die ganze Dateiliste schicke, dann wirst du wahrscheinlich, ich hab's bis jetzt immer noch nicht gefunden. Ich suche aber immer noch weiter. Du kriegst den Clip, versprochen. Alles klar. Da müssen wir jetzt auch zum Ende kommen, Leute. Wir haben nämlich schon wieder über eine Stunde. Oh, scheiße, stimmt, ja. Eine Stunde 16 sehe ich gerade. Ja, weil ich muss noch was machen. Ja. Und du auch? Genau. Ja, ich will nachher noch live gehen und all sowas und ja. Ach, du bist auch live, ich auch live. Ja, ja, genau. Und ich will jetzt mal duschen, ich sehe aus wie ein Kakadu. Gut, stimmt, das muss ich auch noch. Scheiße, das. Ja, Geruchstream gibt's noch nicht, aber am Kopf sehe ich halt aus wie ein Kakadu gerade. Einfach Mütze auf. Weil, ja, Hund draußen, Mütze aufgehabt, da brauche ich mir vorher die Haare nicht machen, weißt du? Nee. Dass die Zeit immer so schnell rennt beim Sammeln, das ist. Ach so, dann noch zum Schluss. Gibt es Neuigkeiten von deinem Management? Nur kurz Frage. Gar nicht. Oh. Das Einzige ist, da kann ich auch noch ganz kurz drauf eingehen, eine Placement-Anfrage bekommen für ein Handy-Game, ja, ein Pay-to-Win-Game. Welches das ist, brauchen wir jetzt nicht erwähnen. Und, Mage Shadow Legends. Nee, so ähnlich. Okay. Und die bezahlen wirklich gut, wirklich. Also, aber Pay-to-Win ist nichts für mich. Und jetzt war ich echt hin und her gerissen, bin ich ganz ehrlich. Weil auf der einen Seite brauche ich die Kohle, Krankengeld, du kennst das, brauche ich dir nicht erklären und so weiter. Die Zahlen sind rückläufig, da kommt auch nichts mehr rein. Und da war ich wirklich am Überlegen, machst du das jetzt, machst du das nicht? Da war ich wirklich, wirklich mit mir am Hadern und habe auch Leute gefragt, ne? Also Freunde gefragt. Ich sage, ey, wie sieht denn das aus? Hat mir aber auch nicht weitergeholfen. Der eine sagt, mach das, du brauchst die Kohle. Der andere sagt, ey, das bist nicht du, hör auf und so. Ja. Hab mich aber jetzt dagegen tatsächlich entschieden, ich mach's nicht. Weil es nicht mein Content ist und mein, ich hasse Pay-to-Win-Games einfach. So, und das. Ja, wenn es nur darum geht, Pay-to-Win, das ist scheiße. Aber es gibt immer Leute, die, wenn du irgendwas annimmst, bla bla, du musst immer deinen Bauch entscheiden lassen und gucken, ob du moralisch damit klarkommst und ob du nicht deine Zuschauer in den Ruin treibst damit. Ja, ja, ich wäre nicht damit klargekommen, hätte ich es angenommen. Nee, dann ist dann weg. Genau. Jetzt, Montag ist der Tag, wo ich das wirklich offiziell absage, aber ich bin mir ganz sicher, ich mach's nicht. Ja, dann kommen die bei mir und ich mach's. Nein, Quatsch. Die bezahlen wirklich gut. Also. Nein, ich hab ein paar Kooperationsanfragen. Ich habe auch eine geile Dashcam. Mhm. Was hast du für eine Dashcam? Eine Anfrage? So 360 Grad Dashcam. 360 Grad Dashcam, okay. Ja, echte 360 Grad. Die dreht sich wirklich im Kreis und hat sogar ein Gesicht, das sich anlächelt. Okay. Was ist denn das für eine Marke? Da müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Ah, okay. Die schicken sie mir jetzt zu. Ah, so, okay. Also ich würde tatsächlich, und ich habe es schon ausprobiert, die Dashcam als Dashcam zu nutzen, die Insta 360 X2. Ist ja auch eine 360-Grad-Kamera. Ja. Das ist schon nice, ne? Das ist, du kannst eine Loop-Funktion da einstellen, lass einfach laufen, das Ding. Das ist schon geil. Aber ja. Teuer, ne? Viel zu teuer. Ja, also ich weiß jetzt den Hersteller nicht. Ich mach da ein Unboxing draus, das habe ich mit denen abgesprochen. Da bin ich gespannt. Genau, und die ist ganz nice, weil du kannst, weil was bei der geil ist, wenn die an einer Windschutzscheibe vorne ist, mhm, dann kannst du sie ansprechen, dann dreht sie sich, dann lächelt die dich an, weil die da so ein Smiley-Display drin hat. Okay. Und dann kannst du jetzt sagen, mach ein Selfie, klick. Oh, mach da bitte nicht nur ein Unboxing draus, mach da bitte auch ein komplettes... Und Selfie oder was? Nee, ja, und Selfie, genau. Nee, aber zeig doch mal, wie die Kamera funktioniert und so und wie die Qualität... Ja, ich mache, also abgesprochen laut Vertrag ist tatsächlich, also ich mache Tagaufnahmen, Nachtaufnahmen und Unboxing. Ah, okay, da bin ich wirklich gespannt, da bin ich wirklich gespannt. Weil ich will ja noch im LKW nutzen, also Win-Win-Situation, die kam auf mich zu. Und ich habe mir dann, also weil ich mache es immer so, wenn sowas kommt, dann gucke ich mir das Produkt immer an. Mhm. Ich fand die ganz nice, weil die, du brauchst die halt nicht in die Hand nehmen, wenn die, die hat eben auch einen Vorteil, das mache ich jetzt schon Werbung, Alter, weil ich finde die voll geil, wenn du, hast ja bei jeder Dashcam diese Parkfunktion. Ja, also wenn genau. Dann jemand gegen dein Auto fährt, dann aktiviert die sich und filmt. Mhm. Und die erkennt dann die Objekte und wenn jetzt zum Beispiel einer vorne gegen deine Motorhaube tritt und geht dann weg, dann fährt die Kamera hinterher und filmt ihn beim Weggehen. Also sie fährt ihm hinterher. Das hört sich aber nach einer sehr teuren Kamera an, glaube ich. Ich weiß nicht, was die kostet. aber da bin ich aber gespannt. Da bin ich wirklich, ja, wirklich gespannt. Ich finde die ganz nice und ich glaube, dass die ganz cool ist. Und von den Aufnahmen, was ich so gesehen habe, ist die auch sehr geil. Mhm. Hat so spezielles Ultra-Night-Vision-Kram, das sagen sie alle von sich. Mhm. Aber ich gucke mir die an und vielleicht, ich weiß nicht, die müsste jetzt eigentlich jetzt nächste Woche kommen. Vielleicht kann ich da mehr sagen. Die Testaufnahmen werden das zeigen. Die Testaufnahmen werden es zeigen, klar. Und dann werde ich die auch gleich nutzen für meine LKW-Vlogs, die dann wieder starten. Dann werde ich die mir von den LKW reinbauen, aber vorher dann ausgiebig testen, aus dem Auto raus. Mal nachts fahren, mal tags fahren und dann Unboxing mal zeigen und wer es interessiert, kann sich kaufen, wer nicht, der lässt halt bleiben. Genau. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Rainer, danke dir. Ja, ich danke dir auch. Ich danke euch auch fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Genau. Immer fleißig einschalten, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen.